Juden am Bahnhof. Bahnhofstelle, Kofferträger, Menschenmenge, Lärm, Geschrei. Nächster Zug geht 19:20, drüben auf Gleis 2. Eine Viertelstunde Zeit noch und dann dampft der Zug davon. Ach, wer kennt nicht dieses Warten, dumpf und bang auf dem Perron? Auf der Bahnhofsuhr die Zeiger kriechen unbarmherzig kalt. Denn die Zeit kennt keine Ruhe und keinen Aufenthalt. Hände drücke, Segenswünsche, Wehmut jedes Herz befällt. Was ist los? Nichts. Ein paar Juden fahren in die weite Welt. Eine alte Frau schluchzt leise und sie streichelt ihren Sohn. Schreib sofort, Mama, du weißt doch. Kleine Szene am Perron. Nebenan, da steht ein Mädel, das vielleicht 4 Jahre alt. An der Mutter Schoß geklammert, sucht die Kleine ängstlich Halt. Ahnt sie, dass der Vater wegfährt? Wann sie ihn wohl wieder sieht? Kleines Mädchen, du bist glücklich, weißt nicht, was um dich geschieht. Und der Gatte, krampfhaft lächelnd, Frau und Kind umfangen hält. Was ist los? Nichts. Ein paar Juden fahren in die weite Welt. Und es fliehen die Minuten, unerbittlich ist die Uhr. Diese letzte kleine Frist wird den Menschen zur Tortur. So viel möchte man noch sagen, jeder Satz wird hier zur Qual. Und aus Angst, banal zu werden, wird man schließlich doch banal. Hast du einen Platz beim Fenster? Besuch die Tante in Brooklyn. Brot und Wurst liegen oben im Koffer. Fühlst du, wie ich traurig bin? Sätze klingen oft belanglos, wenn man seinen Schmerz verstellt. Was ist los? Nichts. Ein paar Juden fahren in die weite Welt. Türen werden zugeschlagen und der Zug fährt langsam ab. In den Augen brennen Tränen. Mit dem Zug läuft man im Trab. Noch einmal sucht man das Antlitz zu erhaschen, rasch im Flug. Winkt verzweifelt, stammelt Worte. Immer schneller fährt der Zug. Und dann ist er jäh entschwunden. Ach, er ist ein Pünktchen schon. Und noch immer stehen die Menschen und sie winken am Perron und sie winken und sie starren und ihr Blick ist schmerzentstellt. Was ist los? Nichts. Ein paar Juden fahren in die weite Welt. Unbarmherzig ist das Schicksal. Treibt uns Juden hin und her. Immer stehen wir wo am Bahnhof, immer fällt der Abschied schwer. Und Familien, sie zerfallen, der bleibt hier und der fährt fort. Bahnhof, Bahnhof, wie viel Tragik liegt in diesem kleinen Wort. Ungewiss ist unsere Zukunft, unsere Reise ist so lang. Ist denn unser ganzes Leben nur ein ewiger Schienenstrang? Und der Pfiff des fernen Zuges jetzt in meinem Ohr noch gellt? Was ist los? Nichts. Ein paar Juden fahren in die weite Welt.